1. Die ist die Botschaft, die der Herr in Jeremiah richtet und die Folgendermaßen lautet. 2. Hort auf die Wort Diocesebund und verkündet sie den Bürgern von Juda sowie den Einwohnern Jerusalems. 3. Sagt ihnen, dass der Herr, der Gott Israels, jene Verflucht, die den Bestimmungen Diocesebunds nicht gehorchen. 4. Dies Gebot gab ICH ihren Vorfahren, als ICH sie aus der Unterdrückung in Ägypten befreit und sie erfordert, meinen Anweisungen tru zu folgen, damit sie mein Volk seien. 5. Auf dies Weise wollte ICH den id erfüllen, den ICH ihren Vatten schwor, ihnen ein fruchtbares Land zu geben, darauf antwortet ICH mit einem zustimmenden Amen. 6. Der Herr weise mihin, dies Botschaft in den Städten Judas und in den Straßen Jerusalems zu verbreiten und das Volk zur Einhaltung des Bundes aufzufordern. 7. Sieht dem Auszeige aus Ägypten habe ICH ihr Vorfahren bis zum heutigen Tag eindringlich und wiederholt gemahnt, meine Stimme gehorsam zu leisten. 8. Denik verweigerten sie den Gehorsam und folgten stattdessen ihrem eigenen Bösen Willen, weshalb ICH allim Bund angedroten Strafen über sie kommen ließ. 9. Der Herr erklärt mir, dass unter den Bewohnern von Juda und Jerusalem ein regelrechte Verschworen gegen sein Gebot im Gange sei. 10. Sie sind zu den Sünden ihrer Vorfahren zurückgekehrten und deinen nun fremden Gotten, wodurch sowohl Israel als auch Juda den Bund mit mir gebrochen haben. 11. Die Schalb kundig der Herren, ein Unheil über sie zu bringen, dem sie nicht entkommen können, selbst wenn sie zu mir Hilf rufen, wird ich sie ignorieren. 12. Wenn die Bewohner Judas dann ihr Gottsen im Beistand anfliehen, denen sie Opfer dargebracht haben, werden dies ihnen in der Notkinele Hilf bieten können. 13. Denn die Saal deine Gotter in Spritch der Anzahl deine Stadt, Judah, und in Jerusalem hat er für Jede Straße einen Altar errichtet, dem Gott Ball zu opfern. 14. Jeremiah, du sollst kein Verbit für dieses Volk leisten, daich ihr Schrei im Moment ihrer Katastrophe nicht erhören wird. 15. Was such mein einst geliebtes Volk noch in meinem Tempel, waren des gleichzeitig Bosplein schmiedet. Weder Opferfleisch noch gelabt konin erdrohen Schicksal abwenden. 16. Der Herr wirklich dich einst mit einem praktigen, fruchtbaren Olbaum, doch nun wird unter großem Jettos ein Führer entfaken, das Danes weit vernichtet. 17. Der Herr der Heerscheren, der dich einst pflanzte, hat Diocese Unheil beschlossen, weil Israel und Juda durch ihr Opfer für Baal seinen Zorn provoziert haben. 18. Der Herr offenbart mir die geheimen Absichten meiner Feinde, so dass ICH a Hinterhaltiges Treiben rechtzeitig erkennen konnte. 19. ICH war ahnungslos wie ein Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank und was nicht, das sie planten, mich mitsamt meiner Botschaft vollständig auszuloschen. 20. Doch du, Herr der Heerscheren, der die tiefsten Gedanken und Motiv gerecht beurteilt, lass mich sehen, wie du mich in ihnen rackst, den ICH vertrad dir mein Sachen. 21. In Bezug auf die Manner aus Anathoth, die mir mit dem Tod droten, falls ICH weiterhin im Namen des Herrn prophesy, hat Gott ein Urteil gefolgt. 22. Der Herr der Heerscheren kundigten, sie Rechenschaft zu sehen, ihr Jungen Manner werden im Krieg fallen, waren ihr keine Dirch Hungersnot umkommen. 23. Es wird von ihnen niemand überleben, wenn ICH das Jahr der Erbrechnung über die Männer von Anathoth bringt und sie für ihr Taten bestraft.